1. Ein Armer. Aber rechaffener Mensch ist besser als jemand, der lugt und debi unvernünftig ist. 2. Fehlend Einsicht führt zu nichts Gutem, und wer überalt handelt, macht unweigerlich Fehler. 3. Die Eigene unvernunft eins Menschen ruiniert seinen Lebensweg, doch sein Herz emport sich dann gegen Jahweh. 4. Reichtum sieht viel Freunden, waren dein armer Mensch oft von seinen Freunden verlassen wird. 5. Ein falsches Age bleibt nicht angestraft, und wer Lügen verbreitet, kann der Konsequenz nicht entgehen. 6. Viel Menschen suchen die Gunst einflussreiche Persönlichkeiten, und wer großzügig Geschenk macht, findet leicht Freund. 7. Ein armer Mensch wird sogar von seinen Brüdern gemieden, umso mehr halten sich sein Freund von ihm fern. 8. Wer einzig gewinnt, schätzt sein eigenes Leben, und wer Vernunft bewahrt, wird Guts finden. 9. Ein falsches Age wird nicht angestraft bleiben, und wer Lügen verbreitet, wird letztlich zugrund gehen. 10. Einem Narren steht kein luxurioses Leben zu, und noch weniger sollte ein Sklave über Fürsten herrschen. 11. Die Klugheit eins Menschen seit sich in seiner Jedeld, und es ist ehrenhaft für ihn, wenn Verfehlungen übersieht. 12. Der Zorn eins Königs ist wie das Brüllen eins Jungen Lohen, doch sein Wohlwollen gleich dem erfrischenden Tau auf Pflanzen. 13. Ein unvernünftiger Sohn ist ein großes Unglück für seinen Vater, und das Standage Norgeln einer Frau ist wie ein unaufholig Tropfen Dachtrauf. 14. Haus und Besitz erbt man von den Vatern, doch ein Verstandage Frau ist ein Geschenk Jahwehs. 15. Faulheit führt zu tiefem Schlaf, und ein träger Mensch wird Hunger leiden müssen. 16. Wer die Geburt befolgt, schützt sein Leben, doch wer seinen Lebensweg missachtet, wird zu grund gehen. 17. Wer sich der Bedürftigen nimmt, lädt Jahweh, und dieser wird im sein Gut tat Virgilton. 18. Erziehe deinen Sohn mit Disziplin, solange noch Hoffnung besteht, doch lass dich nicht dazu hinreißen, in zu toten. 19. Wer zu Wattesbrüchen näht, muss die Konsequenzen tragen, denn wenn du versuchst, in zu retten, verschlimmest du die Lage. 20. Hör auf rachlich und nimm Ermahnungen, damit du in Zukunft weißer wirst. 21. Ein Mensch hat viel Plan in seinem Herzen, doch ne Jahwehs rachlos wird besten haben. 22. Die Gut eins Menschen ist sein Wunsch, und ein Armer ist besser als ein Lügner. 23. Die Ehrfurcht vor Jahweh führt zum Leben, wer es ihr besitzt, kann satt und sicher schlafen und wird von keinem Unglück heimgesucht. 24. Der Fall steckt sein Hand in die Schüssel, doch ist zu träge, es ihr zum Mann zurück zu führen. 25. Wenn man den Spotter bestraft, wird der unerfahren Klug, und wenn man einen Verstandigen ermahnt, wird einzig gewinnen. 26. Wer seinen Vater misshandelt und sein Mutter vertriebt, ist ein Sohn, der Schande und Verachtung über sich bringt. 27. Mein Sohn, hör auf, Ermahnungen anzunehmen, wenn du danach doch von vernünftigen Lehren abweichst. 28. Ein unerliches Age verhunt das Recht, und der Mann der Gottlosen verschling gierig das Bos. 29. Strafen sind für Spotter Vorgesehen, und Schlage für den Rücken der Unvernünftigen.